und folge dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird, und gedulde dich, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten.